Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Neun Augen? Ein Fabelwesen? Nein, ein Fisch. Das seltene Neunauge schlängelt sich gut getarnt durch Flüsse und Meere. Der Mund ist eine Scheibe, wie ein Saugnapf, der in der Mitte ein Loch hat. Aus diesem Loch kommt eine bezahnte Zunge heraus. Rund um das Loch sitzen kleine, gelbe, sehr spitze Zähne. Sie sind in Kreisen angeordnet. Mit diesem Mund saugt sich das Neunauge also an dem Tier fest, von dem es sich ernähren will. Die Zunge mit ihren Zähnen wirkt nun wie ein Kolben. Sie stößt immer wieder auf die Haut, bis eine kleine Wunde entsteht. Von etwa einem Zentimeter Durchmesser. Daraus quillt dann das Blut. Der Speichel des neuen Auges wirkt betäubend. Das heißt, der Wirt spürt keinen Schmerz und macht deshalb auch keine Bewegungen, um das neue Auge loszuwerden. Gleichzeitig ist der Speichel gerinnungshemmend und er kann vorverdauen. Das neue Auge ernährt sich also nicht nur von Blut, sondern von einer Art Suppe, die aus Blut und vorverdautem Gewebe besteht. Was der spanische Meeresbiologe Fernando Cobo da so sachlich und detailliert beschreibt, ist der blutige Überlebenstrick des Neunauges. Das Tier saugt sich an Fischen fest. Es ernährt sich von seinem Wirt und zieht mit ihm durchs Meer. Das Neunauge, auch Lamprete genannt, ist kein Fisch, obwohl es so aussieht. Es ähnelt dem Aal, wirkt wie eine Wasserschlange. Am Rücken und am Schwanz hat es einen Flossensaum. Es hat keine Schuppen, sondern eine glatte, von Schleim umgebene Haut. An der Unterseite seines Kopfes sitzt das beeindruckende, mit Hornzähnen ausgestattete Rundmaul. Das identifiziert das Tier auch. Das Neunauge gehört zur Klasse der Rundmäuler, kieferloser Wirbeltiere, von denen es heute noch rund 120 Arten gibt. Fast 50 Arten gibt es von diesen neuen Augen, erstaunliche Tiere. Und nicht alle sind Parasiten. Die größten, die Meerneuenaugen, werden nicht länger als einen Meter. Die anderen, Fluss- und Bachneuenaugen, leben nicht als Parasiten. Sie sind komplett harmlos, für den Menschen sowieso. Sie leben in kalten und gemäßigten Klimazonen der ganzen Welt, also auch in Europa, in den Zuflüssen der Donau, im Kaspischen Meer, in Oberitalien oder in den Flüssen und Mündungsgebieten der nordwestspanischen Atlantikküste. Dort, an der Universität von Santiago de Compostela, erforscht Fernando Cobo seit 12 Jahren die Meerneunaugen. Der Lebenszyklus ist wirklich ungewöhnlich und in gewisser Weise eine Metapher des menschlichen Lebens. Das Neunauge kommt im Fluss zur Welt. Die Larven sind im Sediment vergraben und ernähren sich von schwebenden mikroskopischen Algen. Sie filtern das Wasser. Ungefähr 4 Jahre lang leben sie so in den Sandbänken der Flüsse. Dann entwickeln sich diese Larven, die blind sind und noch keine Zähne haben. Nach ihrer erstaunlichen Metamorphose können sie sich von Blut ernähren. Nach einer relativ kurzen Lebensphase, die sie als Parasiten im Meer verbringen, kehren die Tiere wieder dorthin zurück, wo sie geboren wurden. Mit einer völlig anderen Erscheinung. Wir hatten das Glück, eine Lamprete wieder einzufangen, die wir ungefähr 13 Monate zuvor im Fluss Ulla markiert hatten. Sie war damals 15 cm lang und wog um die 80 Gramm. Nach ihrer Zeit im Meer war sie dann einen Meter lang und etwa 1,5 Kilo schwer. Als Wirte dienen Kabeljau, Lachs oder Dorsch. Manche sterben an der Wunde, die ihnen das Neunauge zufügt. Andere überleben den Parasiten. Sind die Tiere satt, lassen sie los und ziehen Richtung Küste. Der letzte Teil ihres Lebens beginnt. Sie verändern komplett ihr Aussehen und entwickeln sich zurück. Die Entwicklung der Jugend kehrt sich nun um. Sie verlieren die Augen, die Zähne fallen aus, sie vergreisen sichtlich. Dann schwimmen sie flussaufwärts, um sich fortzupflanzen. Männchen und Weibchen tun sich zusammen, bauen am Flussgrund runde Nester, indem sie mit dem Maul Steine bewegen. Dann packt das Männchen das Weibchen mit seinem Rundmaul, das nun keine Zähne mehr hat, an der Rückseite des Kopfes und rollt es mit seinem Körper ein. Dann leiten beide ihre Keimzellen aus. Die Befruchtung ist extern. Nach der Fortpflanzung sterben die ausgewachsenen Tiere. All das tun Neunaugen seit sehr langer Zeit. Versteinerte Reste der vor 360 Millionen Jahren lebenden Neunaugen sind den heutigen Tieren recht ähnlich. Die urtümlichen, kieferlosen Wirbeltiere haben schon ein Rückenmark und ein zentrales Nervensystem. Aber sie haben keine Gräten, sondern einige wenige Knorpel, die das Rückgrat, den Schädel und die Kiemen verstärken. Neunaugen gehören zur Familie der Petromyzontide, Lebewesen, die sich an Steinen festsaugen. Der Name kommt von den griechischen Wörtern Petros, Stein, und Myzein, saugen. Tatsächlich nutzen sie ihr rundes Saugmaul nicht nur, um an Blut zu kommen. Sie können sich damit auch an einem Stein im Fluss festsaugen und so der Strömung standhalten. Die meisten dieser kieferlosen Wirbeltiere sind lange ausgestorben. Nur zwei haben überlebt: das Neunauge und der Schleimaal. Doch die Überlebenskünstler haben ein Imageproblem. Die meisten Menschen grausen sich vor den Tieren, vor allem im deutschsprachigen Raum. Das liegt nicht nur an ihrem befremdlichen Aussehen. Nanu, ein Wurm. Ein Wurm mit Flossen. Kein Wurm, es war ein Fisch. Ein Fisch, der auf beiden Seiten des Körpers in langer Reihe ein kreisrundes Auge hinter dem anderen trug. Was guckst du so? Weißt du nicht, dass ich das Neunauge bin? Wie gefalle ich dir? Mann, ist der hässlich. Ich fürchte mich. Also, Neunauge heißt du. In dieser Szene schildert der deutsche Kinderbuchautor Ottfried Preußler die Begegnung zwischen dem kleinen Wassermann und dem Neunauge, das er irrtümlicherweise als Fisch bezeichnet. Es lebt in einer Höhle im Mühlweiher und macht dem Helden und den Lesern Angst, nicht zuletzt wegen seiner vielen Augen. Dabei hat das Neunauge in Wirklichkeit nur zwei Augen. Die sieben kreisrunden Löcher hinter den Augen sind die Kiemen. Erschienen ist Preußlers Kinderbuch »Der kleine Wassermann« vor genau 60 Jahren. Heute ist es ein Klassiker und hat Generationen von Lesern geprägt. Das unheimliche Tier in der Geschichte ist wohl ein Bachneunauge, eine in Bayern und ganz Mitteleuropa früher weit verbreitete Neunaugenart. Preußler hat ihm mit seiner Beschreibung keinen Gefallen getan. Dort wird das Neunauge so ein bisschen als bedrohlich vorgestellt. Das Maul suggeriert, dass man da angefallen und abgefieselt und das saugt sich jetzt nicht irgendwo bei Leuten am Wadelfest, die mal durch den Bach durchgehen oder so. Es ist sogar so, dass bei den Bachneunaugen, wenn sie aus der Larvalphase rausgehen, quasi zum erwachsenen Tier, sogar der Verdauungstrakt zurückgebildet wird. Also die wären gar nicht mehr in der Lage, irgendwelches Blut, wenn sie es aufnehmen täten, zu verdauen. Johannes Schnell arbeitet für den Landesfischereiverband Bayern und ist dort für Gewässer- und Naturschutz zuständig. Er weiß, das Neunauge ist keine Bedrohung für den Menschen, es ist umgekehrt. Nachdem sich das Tier über Jahrmillionen auf der Erde gehalten hat, ist sein Überleben nun in Gefahr. Also speziell in Bayern kann man die Bestände des Bachneunauges als gering einstufen, auf jeden Fall wesentlich geringer als die natürliche Verbreitung früher mal war. Die Hauptfaktoren sind beispielsweise die fehlende Durchgängigkeit in Gewässern. Die Schätzungen der Experten gehen auf ungefähr 70.000 Querbauwerke. Und gerade wenn Sie so Klein- und Kleinstgewässer nehmen, in denen das Bachneunauge heimisch ist, kommen Sie auf Werte von ungefähr alle 0,8 Kilometer ein solches Querbauwerk. Neunaugen stehen in ganz Europa unter Naturschutz. Alle Arten von Neunaugen sind auf der roten Liste gefährdeter Arten. Weiterer Faktor, der ganz eine wesentliche Rolle spielt, ist der Flächenverbrauch den der Mensch hat und dass dadurch den Gewässern immer mehr Raum genommen wird, wo Flüsse und Gewässer begradigt werden, damit man entsprechende landwirtschaftliche Nutzung oder Siedlungsbau oder Ähnliches betreiben kann. Das hat unseren Gewässern in den letzten Jahrhunderten und insbesondere in den 70er Jahren im Rahmen der Flurbereinigung bei den Kleingewässern massiv zugesetzt. Und hier gilt es auch im Hinblick auf die Wasserrahmenrichtlinie und beispielsweise auch Natura 2000, die Gewässer wieder zu entwickeln, wo eben charakteristische Arten wie etwa das Bachneuenauge wieder genügend Lebensraum finden. Mittlerweile setzt, zumindest in Deutschland, ein Umdenken ein. Das Neunauge kehrt zurück. Es gibt Renaturierungsprojekte seines Lebensraumes in Schwanheide in Mecklenburg-Vorpommern, in Wipperfürth in Nordrhein-Westfalen oder in Niederbayern in den Landkreisen Freyung, Grafenau und Regen. Dort fließt die Mitternacher Ohe, ein 17 Kilometer langer Quellfluss der Ilz. 13 Jahre lang haben der Bayerische und der Niederbayerische Fischereiverband Barrieren für Wanderfische abgebaut. Nun ist die Mitternacher Ohe wieder frei durchgängig, von der Quelle bis zur Mündung. Also die Mitternacher Ohe ist für uns aus fischereilicher und gewässerökologischer Sicht ein bundesweit einmaliges Projekt. Man kann die Neunaugen nicht künstlich vermehren, das heißt, man ist hier auf eine natürliche Erhaltung im Gewässersystem angewiesen. Vorher war es eben so, dass an diesen Wehranlagen der Hauptanteil vom Wasser in die Kraftwerke ausgeleitet wurde und im eigentlichen Flussbett ist parallel dazu eigentlich nur noch ein kümmerlicher Rest geflossen. Ganz wichtig ist natürlich, dass die entsprechende Wanderungen durchführen können, weil wenn die Eiablage sozusagen in der fließenden Welle erfolgt, werden ja die Eier nach unten verdriftet. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass die immer weiter nach unten verdriftet werden, würden die irgendwann nach unten verschwinden, wenn sie nicht mehr aufwandern könnten. Neunaugen wandern, wie die meisten in Europa heimischen Flussfischarten. Dazu brauchen sie natürlich fließende und saubere Flüsse mit sandigen Stellen zur Eiablage. Selbst die Elbe war einmal so ein Fluss. Dort zogen die Fischer tonnenweise Flussneunaugen aus dem Wasser. Über Holzkohle gegrillt oder in Essig mariniert, waren sie bei den Deutschen bis ins 20. Jahrhundert hinein eine beliebte Speise. Lambreit ist ein gut Fisch, als ich dich bescheiden will. Wann von Lambreiten kommt ein frisches, neues Blut? In den Wein sollst du Lambreiten legen, so sie darin kommt um ihr Leben. Und nimm ein heiß Wasser und stoß sie da rein, dass sie lass ihren Schleim. So bist du der Haut frei. Wann sie nur rein ist, so leg sie für dich auf ein Tisch und das Haupt schneid ihr ab und den Schwanz. Und lass das ander also ganz und das schneid dann zu dreien Stücken dar und seid es in ein Wein, dass sie darin ertrunken sei gar. Und dann mit guten Gewürzen mach es ab, das macht den Leuten wohl Behag. Als ein Gurtfisch galt die Lamprete im 15. Jahrhundert. Sie sorgt für frisches neues Blut und ist bekömmlich, heißt es in diesem handschriftlichen Rezept aus einer Klosterküche des Raumes Salzburg. Die Literatur- und Sprachwissenschaftlerin Karin Kranich hat es gefunden. Kranich unterrichtet an der Universität von Graz. Eines ihrer Spezialgebiete sind deutschsprachige Kochrezepttexte des Spätmittelalters und der Neuzeit, also aus dem Zeitraum zwischen 1350 und 1500. In ihrem Institut hat sie ein großes Archiv angelegt. Innerhalb dieser 3000 in der Rezeptdatenbank vorhandenen Rezepte hat die Recherche uns gezeigt, wir haben 7 Neunaugen respektive Lambreten-Rezepte. Das ist im Grunde eigentlich eine relativ hohe Frequenz. Auf der anderen Seite, wenn man hochfrequente Ingredienzien anschaut, wie die Mandel zum Beispiel, natürlich nährungsweise nichts. Trotzdem ist Kranich zu dem Schluss gekommen, dass das Tier im deutschsprachigen Raum als Nahrungsmittel weit verbreitet war. Ekel kannten die Menschen damals nicht. Lambrete Neunauge gehört ja zur großen Gruppe der Fische im Verständnis des Mittelalters. Es ist auch immer wieder bei den Rezepten der Beisatz dabei, so kannst du auch machen, Allanderfisch. Das heißt also, das erweitert dann natürlich auch den Horizont, zeigt uns aber auch, dass die Lambrete durchaus ein gängiger Fisch war. Nicht zuletzt deshalb, weil er schon bei der Hildegard von Bingen vorkommt und auf der anderen Seite aber auch wohl im Zusammenhang mit der Gesunderhaltung des Körpers und mit der Einhaltung von Fastengeboten, wie die anderen Fische auch, eine durchaus dominante Rolle gespielt hat. Fastenzeiten und Tage waren sehr zahlreich. Bis zu 150 Tage im Jahr haben die Menschen damals gefastet. Das dunkle, feste Lampretenfleisch galt als sehr nahrhaft. Bei den Eliten, also beim Adel, beim Bürgertum und in Klöstern, war es besonders beliebt. In dem mittelalterlichen Buch von guter Speis wurde zum Beispiel empfohlen, Lamprete mit aufgeweichter Roggenbrotrinde sauer einzulegen und mit Salz, Pfeffer, Gewürznelken, Kümmel, Honig, Zwiebeln, Galgant, Ingwer und Muskatblüte zu würzen. Das ist ein Gewürzsträußchen, das natürlich ein ziemliches Loch in die Küchenkasse schlägt. Das sind Gewürze, die aus Asien importiert werden müssen und das stellt einfach Investition dar. Doch bei der Zubereitung der Lamprete ging es im Mittelalter und in der Neuzeit nicht nur um Prestige und Kaufkraft eines Haushaltes. Die Zutaten folgten den Regeln einer alten Lehre, die in dem farbig illustrierten Gesundheitsbuch Tacuinum Sanitatis beschrieben wird. Auch der Fang von Fluss Neunaugen ist dort dargestellt. Man sieht, wie ein Kunde sie direkt am Ufer einem Fischer abkauft und sie in einen mit Wasser gefüllten Krug steckt, um sie lebendig nach Hause zu tragen. Das Buch zirkulierte in Europa ab dem 13. Jahrhundert in mehreren Übersetzungen und war als Hausbuch weit verbreitet. Das Wissen des Tacuinum Sanitatis basiert auf den Erkenntnissen des arabischen Arztes Ibn Batlun, der im 11. Jahrhundert im antiken Syrien praktizierte. Und dessen Lehre wiederum führt zurück zur Vier-Säfte-Lehre der Griechen. Und das andere ist, dass wir aus dieser Gewürzmischung auch sehen, dass der ja kaltfeuchte Fisch nach der Vorstellung der mittelalterlichen Gesundheitslehre irgendetwas braucht, was die Kälte und die Feuchtigkeit jetzt mindert oder aufhebt. Und das sind die heißen und trockenen Gewürze, um Erkrankungen zu vermeiden. Und Krankheit fürchtet man natürlich als ein großes Übel. Und man investiert relativ viel Gedankenarbeit, Wissen, aber auch Geld in Präventives. In Südwesteuropa, in bestimmten Regionen in Frankreich, Spanien und Portugal, steht die Lamprete noch heute auf dem Speiseplan. Wenn die Meerneunaugen im Frühjahr vom Atlantik in die Flüsse zurückkehren, um sich dort zu paaren und abzuleichen, dann hängen die Fische ihre Reusen ins Wasser. In Galizien dürfen sie nach traditioneller Art gefischt und verspeist werden, weil die Lampretengastronomie dort soziokulturelle Bedeutung hat. Schon die Römer sollen Meerneunaugen aus dem galizischen Fluss Minho gefischt haben. In Rom wurden sie Murena genannt und waren wohl sehr begehrt. Es heißt, die Tiere wurden lebend in mannshohen, mit Wasser gefüllten Tonkrügen transportiert. Der Legende nach sollen während der langen Reise quer durch Spanien und Italien Sklaven in die Krüge gesteckt worden sein. Von deren Blut ernährten sich die Neunaugen. Das Dorf Arbo an der spanisch-portugiesischen Grenze trägt das Tier sogar im Wappen. Die Festa da Lamprea dauert dort mehrere Tage. Tausende kommen jedes Jahr zum großen Neunaugenfest. Fernando Cobo, Meeresbiologe, lebt und arbeitet 140 Kilometer nördlich von Arbo in Santiago de Compostela. Lamprete wurde in seiner Heimat immer gegessen, sagt er, und sie galt immer als Delikatesse. Die Fastenzeit fiel immer mit der Rückkehr der Neunaugen zusammen. Deswegen gab es hier immer eine große Nachfrage, vor allem bei denen, die Geld hatten. Die Flussstellen, an denen man am besten fischen konnte, gehörten entweder dem Klerus oder den Feudalherren. Die verkauften die Tiere dann während der Fastenzeit an die, die es sich leisten konnten. Auch heute sind Lampreten teuer. Ein Kilogramm kostet rund 70 Euro. Rezepte gibt es unzählige. Das beliebteste? Lamprete in dicker Soße, gerührt aus ihrem eigenen Blut und Rotwein. Als Gewürze dienen Lorbeer, Knoblauch, Nelke und Rosenpaprika. Die Zeiten haben sich in den letzten 1000 Jahren natürlich geändert. Heute ist Lamprete für viele erschwinglich. Gastronomie ist in Mode. Die Leute sind neugierig und ein gewisser Snobismus spielt da sicher auch eine Rolle. Es gibt jedenfalls immer mehr Nachfrage und auch immer mehr Restaurants, die Lampretenrezepte auf der Speisekarte haben. Der Boom macht dem Biologen Sorgen. Er wünscht sich bessere Kontrollen der Fangquoten. Die offiziellen Zahlen sind unzureichend. Die Fischer konnten bis vor kurzem ihren Fang freiwillig deklarieren. Das gibt nicht im Entferntesten die Realität wieder. Wir haben vergangenes Jahr eine Studie angelegt, mit Kollegen aus Portugal und der Fakultät hier für Wirtschaftswissenschaften. Demnach wurden allein im Mündungsgebiet des Minho und seinen Zuflüssen 200.000 Meerneunaugen in einer Saison gefangen. Deklariert waren aber nur 20.000 bis 25.000. Auch hier bedroht der Mensch also das Neunauge. Denn nicht nur Fischer ziehen die Tiere aus dem Wasser, während der Saison machen in Galizien auch Wilderer und Hehler ihr Geschäft mit den Meerneunaugen. Das wird allmählich ein ernstes Problem für das Überleben der Tiere. Dazu kommt die Unterbrechung der Flüsse durch Stauwerke und Kanäle, die den Tieren den Weg zu ihren Laichgründen versperren. Neunaugen gehören europaweit zu den besonders bedrohten Arten. Und dabei haben sie doch einen enorm hohen Erhaltungswert. Brigitte Kramer berichtete über einen ganz besonderen Fisch, das Neunauge. Es sprachen Ruth Geiersberger, Friedrich Schloffer und Carsten Fabian. Regie führte Eva Demmelhuber. Radiowissen-Podcasts gibt es zu vielen anderen Themen aus Geschichte, Literatur, Religion, Wirtschaft, Psychologie oder Philosophie.